Sie sind also Iwan Dragomilow. Winter Hall hielt einen Augenblick inne, um sich neugierig umzusehen. Sein Blick glitt über die mit Büchern gesäumten Wände und wieder zurück zu dem farblosen, blonden Mann mit dem schwarzen Käppchen, der sich zu seiner Begrüßung erhoben hatte. »Ich muss schon sagen, bei Ihnen vorgelassen zu werden, ist ziemlich schwierig. Es lässt einen vermuten, dass die Arbeit Ihres Büros diskret und sachkundig durchgeführt wird.« Dragomilow lächelte. Aber es war nur der Schatten eines zufriedenen Lächelns. »Setzen Sie sich«, sagte er und deutete auf einen Stuhl ihm gegenüber, sodass der Besucher direkt ins Licht blicken musste. Wieder sah sich Hall im Zimmer um und richtete erneut seinen Blick auf den Mann vor ihm. »Ich bin überrascht«, erklärte Hall. »Hatten Sie finster blickende Gesellen und die Aufführung eines unheimlichen Schauerdramas erwartet?«, fragte Dragomilow liebenswürdig. »Nein, das allerdings nicht. Es war mir klar, dass es einer sehr hohen Intelligenz bedarf, um die Transaktionen ihres Unternehmens durchzuführen. Sie sind alle von Erfolg gekrönt gewesen. Wie lange sind Sie auf Ihrem Gebiet schon tätig, wenn ich das fragen darf?« »Genau sind es 11 Jahre, obwohl es natürlich zuvor Vorbereitungen gegeben hat und die Planungen ausgearbeitet werden mussten.« »Und Sie haben nichts dagegen, mit mir darüber zu sprechen?«, lautete Halls nächste Frage. »Bestimmt nicht. Als mein Mandant sitzen Sie im gleichen Boot wie ich. Unsere Interessen decken sich. Und da wir nach Durchführung der Transaktion unsere Mandanten niemals erpressen, decken sich unsere Interessen auch weiterhin. Eine kleine, wichtige Information kann nichts schaden. Und ich muss wohl sagen, dass ich recht stolz auf diese Organisation bin. Sie wird, wie Sie schon sagten und wie ich in meiner Unbescheidenheit auch selbst sagen würde, diskret und sachkundig durchgeführt.« »Eins kann ich absolut nicht verstehen«, rief Hall. »Niemals wäre ich darauf gekommen, dass ausgerechnet Sie der Chef einer Mörderbande sind. Und niemals wäre ich darauf gekommen, dass ausgerechnet Sie sich die Dienste einer solchen Person zu erkaufen suchen«, lautete die schlagfertige Antwort. »Sie gefallen mir. Sie sind stark, aufrichtig, unerschrocken. Und in Ihren Augen liegt jene undefinierbare und doch unverkennbare Müdigkeit des Gelehrten. Sie lesen und studieren sehr viel. Sie unterscheiden sich in bemerkenswerter Weise von meinen üblichen Mandanten, ebenso wie ich mich offenbar von der Person unterscheide, die Sie als Chef einer Bande von Mördern erwarten. Allerdings wäre Scharfrichter hier die bessere und genauere Bezeichnung.« »Machen Sie sich um den Namen keine Sorge«, erwiderte Hall. »Er verringert in keiner Weise meine Überraschung, dass ausgerechnet Sie ein solches Unternehmen leiten. Aber Sie ahnen ja noch kaum, wie wir unsere Geschäfte führen.« Dragomilow verschränkte seine kräftigen, schlanken Finger, löste sie wieder und dachte über weitere Erklärungen nach. »Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass wir unser Unternehmen mit einem höheren Maß moralischer Verantwortung leiten, als unsere Mandanten es hierher mitbringen.« »Moralische Verantwortung?« Hall brach in Lachen aus. »Ja, ganz richtig. Ich gebe auch zu, dass es in Verbindung mit einem Mordbüro etwas komisch klingt.« »Ist das der Name Ihres Unternehmens?« »Namen tun nichts zur Sache«, fuhr der Chef des Büros unbeirrt fort. »Aber Sie werden, wenn Sie uns beauftragen, bei uns strengere Maßstäbe für rechtschaffenes Handeln als in der Welt der Wirtschaft finden. Ich habe diese Notwendigkeit von Anfang an erkannt.« Sie drängte sich mir geradezu auf. »So wie wir unsere Sache aufgezogen haben, außerhalb des Gesetzes und damit auch seiner ganzen Schärfe ausgesetzt, ließ sich Erfolg nur dadurch herbeiführen, dass man das Rechte tat. Wir müssen uns untereinander, unseren Auftraggebern und allen sonstigen Leuten gegenüber richtig verhalten. Sie haben keine Ahnung, wie viele Aufträge wir ablehnen.« »Ach was«, rief Hall. »Und warum?« »Weil es nicht gerecht wäre, derartige Transaktionen durchzuführen. Bitte lachen Sie nicht. Tatsächlich sind wir, die wir zu diesem Büro gehören, alle ziemlich fanatisch, wenn es um Fragen der Moral geht. In allem, was wir tun, sehen wir uns durch eine gerechte Sache bestätigt. Wir brauchen eine solche Bestätigung. Ohne sie könnten wir nicht lange weitermachen. Glauben Sie mir, so liegen die Dinge.« »Und jetzt zum Geschäftlichen. Sie sind auf dem von uns vorgeschlagenen Weg hierher gekommen. Sie können also nur einen Wunsch haben. Wer soll nach Ihrem Willen hingerichtet werden?« »Das wissen Sie nicht?« fragte Hall verwundert. »Wie sollte ich? Das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. Ich verbringe meine Zeit nicht damit, die Geschäfte in Schwung zu halten. Wenn ich Ihnen den Namen des Mannes nenne, werden Sie die Sache als gerechtfertigt ansehen. Sie scheinen mir Richter und Scharfrichter in einer Person zu sein. Scharfrichter nicht. Ich vollstrecke niemals ein Urteil. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Ich bin der Chef. Ich beurteile die Angelegenheit, das heißt von hier aus, während andere Mitglieder die Befehle ausführen. Aber nehmen wir an, diese anderen erwiesen sich als unzuverlässig. Dragomilow sah ihn sehr selbstsicher an. Tja, darin lag die Schwierigkeit. Mit ihr habe ich mich eingehend befasst. Gerade diese Seite der Angelegenheit hat mich fast ebenso sehr wie jede andere Überlegung in diesem Zusammenhang davon überzeugt, dass unser Handeln ethischen Motiven entspringen müsste. Wir haben unseren eigenen Kodex für das, was wir für Recht und für Unrecht halten, und unser eigenes Gesetz. Nur Männer mit höchsten moralischen Ansichten, verbunden mit der erforderlichen körperlichen Kraft und entsprechend starken Nerven, finden in unseren Reihen Aufnahme. Die Folge ist, dass die abgelegten Eide fast fanatisch befolgt werden. Aber natürlich hat es unzuverlässige Elemente gegeben, mehrere solcher Fälle. Er hielt inne und schien in traurige Gedanken versunken. Sie haben dafür büßen müssen. Für die übrigen war es eine ausgezeichnete Lehre. Wollen Sie damit sagen, allerdings, Sie wurden hingerichtet. Es musste sein. Aber das ist bei uns nur selten notwendig. Wie gehen Sie eigentlich vor? Wenn wir einen entschlossenen, intelligenten und vernünftigen Mann ausgesucht haben, übrigens nehmen die Mitglieder selber die Auswahl vor, denn Sie, die überall mit Männern jeden Schlages in Berührung kommen, haben besser Gelegenheit als ich, solchen starken Charakteren zu begegnen und sie auf ihre Eignung hin zu beurteilen. Sobald also ein solcher Mann ausgesucht worden ist, wird er auf die Probe gestellt. Sein Leben ist das Pfand, das er für seine Treue und Loyalität einsetzt. Ich weiß von diesen Männern und habe die Berichte über sie. Nur selten bekomme ich sie zu sehen, falls sie nicht in der Organisation aufsteigen, und entsprechend bekommen nur sehr wenige von ihnen mich jemals zu Gesicht. Als erstes wird der Bewerber mit einem unwichtigen, keineswegs einträglichen Mord beauftragt. Sagen wir, er hätte den brutalen Bootsmann eines Schiffes, einen Wucherer, einen die anderen tyrannisierenden Vorarbeiter oder einen unbedeutenden bestechlichen Politiker umzulegen. Wissen Sie, es ist für die Welt ja nur ein Segen, dass solche Leute verschwinden. Aber kehren wir zum Anfang zurück. Jeder Schritt des Kandidaten wird bei diesem, seinem ersten Mord, so genau festgehalten, dass das anfallende Belastungsmaterial leicht ausreicht, um vor jedem Gericht in unserem Land eine Verurteilung zu erwirken. Und die Sache ist so aufgezogen, dass dieses Beweismaterial von Personen außerhalb unserer Organisation geliefert wird. Wir selber bräuchten nicht vor Gericht zu erscheinen. Aber was das betrifft, so hat es sich bisher erübrigt, die Gesetze unseres Landes zur Bestrafung eines unserer Mitglieder in Anspruch zu nehmen. Ist das erst einmal erledigt, gehört der Mann zu uns. Ist uns mit Leib und Seele verschrieben. Von da ab wird er mit unseren Methoden gründlich vertraut gemacht. Gehören die moralischen Grundsätze mit zu dieser Ausbildung? Unterbrach ihn Hall. Selbstverständlich. Und ob? Lautete die überzeugte Antwort. Das ist ja das Wichtigste, was wir unseren Mitgliedern beibringen. Nichts kann von Dauer sein, was nicht auf Gerechtigkeit beruht. Gibt es bei Ihnen niemals Pannen? Wir bemühen uns, jede Panne auszuschließen. Jedes Mitglied, das aus Schwäche oder Angst versagt, wird mit dem Tode bestraft. Dragomilow legte eine feierliche Pause ein und seine blassblauen Augen leuchteten triumphierend. Wir haben noch keine Panne zu verzeichnen gehabt. Selbstverständlich räumen wir jedem Mann die Frist von einem Jahr ein, in der er seine Aufgabe durchzuführen hat. Auch erhält er, wenn es sich um eine große Sache handelt, einige Helfer. Und ich wiederhole, niemals eine Panne. Die Organisation ist fast so vollkommen, wie menschlicher Geist sie zu schaffen vermag. Selbst wenn ich ausfallen, plötzlich sterben sollte, würde die Organisation dennoch weiter funktionieren. »Ziehen Sie bei der Übernahme von Aufträgen irgendwo einen Trennungsstrich?« fragte Winterhall. »Nein. Wir nehmen alles an, von Kaisern und Königen bis hinab zum einfachsten Bauern, wenn, und das ist ein starkes Wenn, wenn wir zu dem Schluss gelangen, dass eine Hinrichtung sozial gerechtfertigt erscheint. sobald wir die Zahlung entgegengenommen haben, wie Sie ja wissen, wird im Voraus gezahlt, und sobald wir zu der Entscheidung gelangt sind, dass es gerechtfertigt ist, einen bestimmten Mord durchzuführen, findet dieser Mord auch statt. Das gehört mit zu unseren Regeln. Während Winter Hall ihm zuhörte, kam jäh ein gefährlicher Gedanke. Er war so außergewöhnlich, ja fast wahnwitzig, dass er von ihm sofort fasziniert war. »Sie werden alles tun, wenn Sie es nur für gerechtfertigt halten?« Dragomilow nickte zustimmend. Und dann breitete sich ein Schweigen aus, das er als Erster unterbrach. »Sie denken an jemanden, den Sie liquidiert wissen wollen. Wer ist es?« »Ich bin so neugierig«, lautete die Antwort, »und an der Sache so interessiert, dass ich nur schrittweise vorgehen möchte. Verstehen Sie, ich meine die Bedingungen unseres Geschäfts. Bestimmt haben Sie doch eine Preisliste, die selbstverständlich nach Stellung und Einfluss des Opfers eingestuft ist?« Dragomilow nickte. »Nehmen Sie an, ich wollte einen König liquidiert wissen«, fragte Hall. »Es gibt sehr verschiedenartige Könige. Dementsprechend schwankt auch der Preis. Ist Ihr Mann ein König?« »Nein, er ist kein König. Er ist ein mächtiger Mann, aber er gehört nicht zu den regierenden Häusern.« »Er ist kein Präsident?« fragte Dragomilow hastig. »Nein, er bekleidet überhaupt kein öffentliches Amt. Er ist Privatmann.« »Für welche Summe würden Sie die Liquidierung eines solchen Privatmannes garantieren?« »Bei einem solchen Mann wäre die Aufgabe weniger schwierig und gefährlich. Er käme natürlich billiger.« »Das ist nicht so wichtig«, meinte Hall. »Ich kann in dieser Angelegenheit großzügig sein. Es handelt sich bei diesem Auftrag, den ich Ihnen gebe, um eine sehr schwierige und risikoreiche Angelegenheit. Er ist ein Mann von hoher Intelligenz, sehr gewandt und weiß sich in allen Lagen zu helfen.« »Ein Millionär? Das weiß ich nicht.« »Ich würde als Preis $40,000 vorschlagen«, erklärte der Chef des Mordbüros abschließend. »Wenn ich aber erst einmal erfahre, um wen es sich handelt, werde ich diese Summe vielleicht erhöhen müssen. Ich könnte sie aber auch herabsetzen.« Hall entnahm seiner Brieftasche eine Reihe großer Scheine, zählte sie und reichte sie dem anderen. »Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie Ihre Geschäfte auf der Grundlage von Bargeld abwickeln«, sagte er, »und so war ich darauf vorbereitet. Nach allem, was ich verstanden habe, verbürgen Sie sich jetzt dafür, den Mann umzubringen, und ich übernehme nicht das Umbringen«, unterbrach ihn Dragomilow. »Aber Sie verbürgen sich, jeden Mann, den ich Ihnen nenne, umbringen zu lassen.« »Das stimmt. Jedoch mit der Einschränkung, dass die Nachforschungen seine Hinrichtung als gerechtfertigt erscheinen lassen.« »Einverstanden? Das ist mir völlig klar. Jedermann, den ich nenne. Sollte er selbst mein Vater oder der Ihre sein?« »Ja, obwohl ich allerdings weder Vater noch Sohn habe.« »Angenommen, ich würde mich selber nennen.« »Der Auftrag würde durchgeführt. Der Befehl würde gegeben. Die Schrullen unserer Mandanten gehen uns nichts an. Aber angenommen, ich überlegte es mir morgen oder in der nächsten Woche anders, dann wäre es schon zu spät.« Dragomilow sprach mit großer Entschiedenheit. »Sobald ein Auftrag erteilt ist, kann er nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist eine unserer wesentlichsten Regeln.« »Sehr gut. Ich bin jedoch nicht der Mann.« »Wer ist es also?« »Der Name, unter dem er bekannt ist, lautet Iwan Dragomilow.« Hall sagte es ziemlich ruhig, und seine Worte wurden mit der gleichen Gelassenheit aufgenommen. »Ich möchte eine genauere Personenbeschreibung«, schlug Dragomilow vor. »Ich glaube, er ist gebürtiger Russe. Ich weiß, dass er in New York wohnt. Er ist blond, auffallend blond, und hat Ihre Figur, Ihre Größe, Ihr Gewicht und Ihr Alter.« Dragomilows blassblaue Augen sahen seinen Besucher lang und unverwandt an. Schließlich erklärte er, »Ich bin in der Provinz Valenko geboren.« »Wo ist Ihr Mann geboren?« »In der Provinz Valenko.« Wieder musterte Dragomilow den anderen mit festem Blick. »Ich sehe mich zu der Annahme gezwungen, dass Sie mich meinen.« Hall nickte unmissverständlich. »Dies ist, glauben Sie mir, noch nie vorgekommen«, fuhr der Gomilow fort. Ich bin etwas ratlos. Offen gesagt kann ich nicht verstehen, warum Sie mir nach dem Leben trachten. Ich habe Sie niemals zuvor gesehen. Wir kennen einander nicht. Ich kann mir einfach nicht das geringste Motiv vorstellen. Auf jeden Fall haben Sie vergessen, dass ich die Berechtigung zu einem solchen Vorgehen nachzuweisen habe, bevor ich eine Hinrichtung anordne. »Ich bin bereit, den Beweis anzutreten«, antwortete Hall. »Aber Sie müssen mich auch überzeugen.« »Ich bin bereit, das zu tun, weil ich Sie als das einschätzte, als das Sie sich selber bezeichneten. Nämlich als ein moralisches Ungeheuer bin ich auf den Gedanken gekommen und habe Ihnen diesen Plan unterbreitet. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie, wenn ich Ihnen nachweise, Ihre Ermordung wäre gerechtfertigt, Sie auch durchführen würden. Stimmt's?« »Sie haben völlig recht.« Dragomilow machte eine Pause und dann erhellte ein Lächeln sein Gesicht. »Selbstverständlich wäre das Selbstmord. Und Sie wissen doch, dass es sich hier um ein Mordbüro handelt. Sie würden einem Ihrer Mitglieder den Befehl geben. So wie ich die Sache sehe, würde er unter Verpfändung seines eigenen Lebens gezwungen sein, den Befehl durchzuführen.« Dragomilow sah nun geradezu vergnügt aus. »Ganz richtig. Das zeigt nur, wie vollkommen der Apparat ist, den ich aufgebaut habe. Er ist jeder Eventualität gewachsen, sogar dieser völlig unerwarteten, die Sie dargelegt haben. Sie interessieren mich. Sie haben originelle Einfälle, Sie haben Fantasie. Aber ich bitte Sie, mir die moralische Begründung für meine eigene Entfernung aus dieser Welt zu geben.« »Du sollst nicht töten«, begann Hall. »Entschuldigen Sie«, unterbrach ihn Dragomilow, »aber wir brauchen eine feste Basis für diese Diskussion, die sonst, wie ich fürchte, sehr rasch ins Theoretische abgleiten könnte. Hier kommt es doch darauf an, dass Sie mir beweisen, ich hätte ein Unrecht begangen, das meinen Tod rechtfertigt. Und ich muss der Richter sein. Welches Unrecht habe ich begangen? Welchen Menschen, der kein Übeltäter war, habe ich hinrichten lassen? In welcher Weise habe ich gegen meine eigenen Gesetze, gerecht zu handeln, verstoßen? Oder wo habe ich durch einen groben Missgriff oder unwissentlich Unrecht getan?« »Ich verstehe. Und ich werde meine Ausführungen entsprechend ändern. Zunächst möchte ich Sie fragen, ob Sie für den Tod von John Mossman verantwortlich sind.« Dragomilow nickte bejahend. »Ich war mit ihm befreundet. Ich habe ihn mein ganzes Leben gekannt. Er war nicht schlecht. Er hat niemandem etwas zuleide getan.« Hall sprach leidenschaftlich, aber die erhobene Hand und das belustigte Lächeln Dragomilows ließen ihn inhalten. »Vor etwa 7 Jahren hat John Mossman das Fidelity-Gebäude errichtet. Woher hatte er das Geld? Zu jener Zeit begann er, der sein ganzes Leben lang ein kleiner, konservativer Bankier gewesen ist, plötzlich sein Geschäft auf eine Reihe großer Unternehmen auszudehnen. Erinnern Sie sich des Vermögens, das er hinterließ? Wo hatte er das denn her?« Hall wollte schon etwas erwidern, aber Dragomilow gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er sei noch nicht fertig. »Nicht lange vor dem Bau des Fidelity-Hauses hat, wie Sie sich ebenfalls erinnern werden, eine gewisse Finanzgruppe der Firma Carolina Steel Schwierigkeiten bereitet, sie zum Konkurs getrieben und sich dann die Trümmer für ein Butterbrot unter den Nagel gerissen. Der Präsident von Carolina Steel beging Selbstmord.« »Oh, um dem Zuchthaus zu entgehen«, warf Hall ein. »Er ist durch gemeine Machenschaften dazu gebracht worden.« Hall nickte und sagte, »Ich entsinne mich. Einer der Beauftragten jener Finanzgruppe hatte seine Hand im Spiel. Dieser Beauftragte war kein anderer als jener John Mossman.« Hall verharrte in ungläubigem Schweigen, während der andere fortfuhr, »Ich kann Ihnen versichern, dass ich es Ihnen beweisen kann und es Ihnen beweisen werde. Aber tun Sie mir den Gefallen, die Behauptungen, die ich aufstelle, zunächst einmal unbesehen hinzunehmen. Ich werde sie beweisen. Und ganz bestimmt werden Sie sich überzeugen lassen.« Hall ließ in Gedanken all die Morde vorüberziehen, die er registriert hatte, und setzte woanders an. »James und Hartman, Präsident und Sekretär der Bergmannsgewerkschaft Südwest, die haben wir getötet«, unterbrach ihn Dragomilow. »Und was wäre daran falsch, frage ich Sie. Von mir aus betrachtet falsch.« »Sie sind ein Humanist. Die Sache der Arbeiterschaft, wie die des Volkes überhaupt, muss Ihnen am Herzen liegen.

Sie hatten ihre Zeit damit verbracht, mit dem Wagen und dem Fahrer alle Schönheiten der tropischen Stadt zu besuchen. Am Morgen nach ihrer Ankunft war der Fahrer in der Queen Anne Inn erschienen und hatte ihnen eine Nachricht überbracht, die folgenden Inhalt hatte. »Meine Kinder, hiermit stelle ich euch Shan vor, einen alten, vertrauenswürdigen Angestellten der Firma S. Constantin und Co. Er wird euch fahren, wohin ihr wollt und wann ihr wollt, mit Ausnahme der wenigen Stunden, in denen ich ihn für meine eigenen Angelegenheiten brauche. Stellt ihm keinerlei Fragen, denn er wird sie nicht beantworten. Mir geht es gut und ich bin glücklich. Ich werde mich mit euch, sobald die Situation es erlaubt, in Verbindung setzen. Alles Liebe, meine lieben Grunja, und ein fester Händedruck für meinen Freund Hall.« Keine Unterschrift. Aber es war auch keine nötig. Darüber beruhigt, dass Dragomilow in Sicherheit war, konnten auch sie sich entspannen. Sie verbrachten ihre Zeit wie andere Touristen. Häufig fanden sich am Abend auch Starkington, Hanover und Lucoville bei ihnen ein. Grunja mochte diese drei, obwohl sie sich dagegen wehrte. Ihre Art zu denken und ihr Verhalten erinnerten sie so sehr an ihren Vater. Insgeheim schämte sie sich über die Szene an Bord des Schiffes. Sie hatte das Gefühl, sie habe dadurch Mangel des Vertrauens ihrem Vater bewiesen. Ihr kameradschaftliches Verhalten gegenüber den Dreien aber schien ihr bis zu einem gewissen Grad diese Schwäche wieder gut zu machen. Außerdem brachte jeder Tag, der verstrich, das Ende des Vertrags näher und verringerte die Gefahr, das Büro könnte doch noch Erfolg haben. Eines Abends war diese Zeitfrage in einem Gespräch mit den drei freundlichen Mördern aufgetaucht. »Es sind jetzt nicht einmal mehr 2 Monate«, meinte Hall, als sich die 5 zum Essen setzten. Er lachte auf. »Sie können es mir glauben. Ich habe nichts dagegen, dass Sie Ihre Tage so angenehm verbringen. Im Gegenteil, es freut mich, dass die Gelder des Büros auf so harmlose Weise vergeudet werden. Aber eins macht mich doch neugierig. Wieso suchen Sie nicht nach Dragomilow?« »Aber wir suchen ihn doch«, klärte Starkington ihn freundlich auf. »Auf unsere Weise eben. Und unsere Suche wird Erfolg haben. Natürlich kann ich Ihnen nicht unseren Plan im Einzelnen auseinandersetzen, aber so viel kann ich Ihnen doch sagen. Er hat 2 Tage in Anakuli und die folgenden 3 Tage in Vianney verbracht. In dem einen Fall ist Lucoville der Sache nachgegangen, im anderen Hanover. Aber er war schon wieder aufgebrochen.« Hall zog spöttisch die Augenbrauen hoch. »Sie selber haben sich nicht mit der Sache befasst?« »Nein.« Starkingtons Stimme verriet nicht die geringste Verlegenheit. »Ich hatte genug damit zu tun, Sie und Miss Dragomilow im Auge zu behalten. Allerdings bin ich überzeugt, dass Sie über seinen Aufenthalt genauso im Dunkeln tappen wie wir.« Er hob sein Glas. »Trinken wir auf etwas, auf das Ende dieser Geschichte.« »Ich trinke nur zu gern darauf«, antwortete Hall ruhig, »obwohl wir nicht das Gleiche darunter verstehen.« »Das ist die Schwierigkeit in jeder Sprache«, gab Starkington mit einem wehmütigen Lächeln zu, »die Definition.« Als sie in der von Düften durchwehten Nachtluft unter den großen Hibiskusbüschen, die ihren Weg säumten, nach Hause schlenderten, nahm Hall Grunjas Hand und fühlte, wie ihre Finger sich verkrampften. »Wie haben die anderen erfahren können, wo Vater gewesen ist?«, fragte sie besorgt. »Diese Inseln sind doch so groß und es gibt zu viele von ihnen, als dass sie zufällig auf seine Spur hätten stoßen können.« »Es sind kluge, tüchtige Leute«, antwortete Hall nachdenklich. »Aber das Gleiche gilt von deinem Vater. Ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen, um ihn zu machen.« Sie bogen in die breite Anfahrt zum Hotel ein. In einiger Entfernung, in dem von Bougainvillen umwucherten Hof, wurde ein Luau abgehalten, und die leise Gitarrenmusik drang bis zu ihnen. Als sie das Hotel betraten, zog sich der Portier von der Tür zurück, von wo er aus das Fest beobachtet hatte, und kam auf sie zu. Mit ihren Schlüsseln überreichte er Hall einen versiegelten Umschlag. Hall riss ihn auf und las ihn Grunja vor. »Lieber Hall, mein Zufluchtsort ist jetzt endlich bereit. Mein Zufluchtsort und meine Falle. Es hat einige Zeit gedauert, aber es war die Sache wert. Geht beide in eure Zimmer und dann über die Hintertreppe nach unten. Chan wird hinter dem Hotel auf euch warten. Euer Gepäck kann später geholt werden, obwohl wir dort, wo wir wohnen, nur wenige Symbole unserer sogenannten Zivilisation brauchen werden. Es folgte ein seltsames Postskriptum, das der Deutlichkeit halber unterstrichen war. Es ist ganz entscheidend, dass Ihre Uhr genau geht, wenn Sie mich treffen. Hall dankte dem Portier und steckte die Mitteilung achtlos in die Tasche. Mit einer leichten Kopfbewegung gab er Grund, ja zu verstehen, ihm keine Fragen zu stellen, bevor sie nicht auf dem oberen Gang wären, vor neugierigen Blicken sicher. »Was kann Vater mit Zufluchtsort und Falle gemeint haben?« fragte Grunja besorgt. »Oder mit seiner Bitte, dass deine Uhr, wenn wir zusammentreffen, genau gestellt sein soll?« Aber Hall hatte dafür keine Erklärung. Rasch packten sie ihre Koffer und ließen sie in ihren Zimmern zurück. Ein Telefonanruf beim Observatorium der Insel bestätigte, dass Halls Taschenuhr genau ging. Und kurz darauf stiegen sie die Hintertreppe hinunter und spähten in die Dunkelheit der mondlosen Nacht hinaus. Der Wagen zeichnete sich als dunklerer Schatten ab. Sie setzten sich auf den hinteren Sitz, während Chan den Wagen startete. Ohne Lichter krochen sie die dunkle Gasse entlang, bis sie auf eine Kreuzung gelangten. Chan schaltete das Licht ein und fuhr auf die verödete Straße hinaus. Etwa eine Meile vom Strand entfernt bog er erneut ab, diesmal auf eine breite Landstraße, und behielt seine Geschwindigkeit bei. Bis dahin hatte Hall geschwiegen. Nun beugte er sich vor und sprach ruhig in das Ohr des Chauffeurs. »Wo sollen wir mit Mr. Constantin zusammentreffen?« fragte er. Der Chauffeur zuckte die Achseln. Der Wagen fuhr ruhig die einsame Straße entlang und seine Scheinwerfer schnitten einen Kegel in die dunstige Finsternis. Immer höher stiegen sie in die Berge hinauf, während die Lichter der Stadt unten in der Ferne immer kleiner wurden, um schließlich ganz zu verschwinden. Plötzlich wurde der Fahrtwind schärfer. Ohne jede Warnung hatte Chan die Geschwindigkeit des Wagens gesteigert, wobei sie auf ihren Sitzen zurückgeworfen wurden, während der Wind gegen ihre Gesichter prallte. »Was ist?« begann Hall. »Der Wagen hinter uns«, erklärte Chan ruhig. »Er ist uns seit unserer Abfahrt gefolgt. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, unseren Vorsprung zu vergrößern.« Hall drehte sich um. Unterhalb von ihnen wand sich ein Wagen durch die steilkehrende, kurvenreichen Strecke und die Scheinwerfer zeigten deutlich seinen Weg an. Ihr Wagen erhielt einen jähen Stoß, als sie die Asphaltstraße verließen, und wirbelnder Staub nahm ihnen die Sicht. Sie hatten nun die Passhöhe erreicht und fuhren wieder hinunter. Bei den scharfen Kurven konnte Hall nach hinten Ausschau halten und bemerkte weiter oben am Berg die beiden Lichtkegel ihrer Verfolger. Ohne jede Warnung bremste Chan scharf und Grunja und Hall flogen nach vorn. Der Wagen kam zum Stehen. Die Tür wurde aufgerissen und eine kleine Gestalt sprang herein. Gleich darauf fuhren sie weiter und erhöhten trotz der Dunkelheit ihre Geschwindigkeit. »Wer?« Es folgte ein leises Lachen. »Wen haben Sie wohl erwartet?« fragte Dagromilow. Er beugte sich zur Seite und schaltete eine kleine Lampe im hinteren Teil des schlingernden Wagens ein. Grunja verschlug es bei seinem Anblick den Atem. Dagromilow trug Strickjacke und Hose. Beide mussten einmal weiß gewesen sein, aber nun waren sie vom Gestrüpp zerfetzt und verschmutzt. An seinen Füßen hatte er ein paar dreckige Tennisschuhe. Zärtlich küsste er seine Tochter und ergriff Halls ausgestreckte Hand. Dann schaltete er das Licht wieder aus, lehnte sich zurück und lächelte in die Finsternis. Der Wagen hatte Haiki Loa hinter sich gelassen und Chan war nun entschlossen, das ihnen folgende Auto abzuschütteln. Der Wagen jagte die schmale Schotterstraße entlang. Plötzlich lag das Meer direkt unter ihnen und breitete sich bis zum Horizont und zur aufgehenden Sonne aus. Mit einer jähen Wendung fuhr Chan in das Gestrüpp hinein, setzte seinen Weg noch einige hundert Meter fort und bremste. Sie waren von der Stille des frühen Morgens umgeben. Schweigend warteten sie. Einige Augenblicke später drang das Heulen eines schweren Wagens an ihr Ohr. Er jagte an ihrem Versteck vorbei und verschwand auf der Straße, die nach unten führte. Dragomilow stieg mit Hall zusammen aus dem Auto und ging bis zum Rand des steilen Abhangs vor, an dem sie gehalten hatten. Unterhalb von ihnen lag eine Reihe strohgedeckter Hütten, ein Dorf am Strand. Dragomilow deutete in die Ferne. »Dort, sehen Sie, die kleine Insel vor der Küste, das ist unser Zufluchtsort.« Hall blickte über die schmale Wasserfläche hinüber, die die Insel von der Küste trennt. Die Insel war ziemlich klein, etwa eine Meile lang und weniger als die Hälfte breit. Palmen säumten den weißen Sandstrand. Auf einem kleinen Hügel in der Mitte lag ein großes, strohgedecktes Landhaus. Nirgends war ein Zeichen von Leben zu erkennen. Die Richtung von Dragomilows Finger änderte sich. Dieser Streifen Wasser zwischen der Küste und der Insel heißt Huhukai, das zornige Meer. »Ich habe noch nie ein so ruhiges Wasser gesehen«, meinte Hall. »Der Name ist wohl eine Art Scherz.« »Irrtum. Der Boden des Meeres zwischen der Küste und der Insel weist sehr seltsame Formen auf.« Jäh brach er diesen Gedankengang ab. »Haben Sie auch nicht vergessen, Ihre Uhr genau zu stellen?« »Ja, das habe ich getan. Aber warum?« »Gut. Wie spät haben Sie es jetzt?« Hall warf einen Blick auf seine Uhr. 6:43 Uhr. Dragomilow rechnete schnell nach. »Dann haben wir noch etwa eine Stunde und können es uns eine Weile bequem machen.« Aber er schien dazu unfähig. Ruhelos ging er auf und ab, blieb schließlich neben Hall stehen und blickte auf das kleine, strohgedeckte Dorf unterhalb von ihnen hinab. »Wie spät ist es?« 7:03 Uhr. »Dann müssen wir aufbrechen. Wir lassen Grunja und Shan hier zurück. Das ist das Beste. Lassen Sie auch Ihre Jacke hier. Es wird warm werden. Kommen Sie, wir gehen zu Fuß.« Leise näherten sie sich durch das hohe Gras dem Rand des Palmengürtels, der den weißen Strand säumte. Das Wasser war glatt wie Seide und die kleinen Wellen brachen sich in einem leichten Kräusel am Ufer. In der klaren Morgenluft hob sich die Insel scharf und weiß gegen den grünen Hintergrund des Meeres ab. Die Sonne, die nun ein Stück über dem Horizont stand, hing wie eine orangefarbene Kugel im Osten. Hall keuchte von der Anstrengung ihres Abstiegs, während Dragomilow keinerlei Zeichen der Ermüdung verriet. Er drehte sich zu seinem Begleiter um und seine Augen leuchteten erwartungsvoll. »Wie viel Uhr?« fragte er. Hall sah ihn an und holte tief Atem. »Warum fragen Sie ständig nach der Zeit?« »Wie viel Uhr?« Dragomilows Stimme klang drängend. Hall zuckte die Achseln. 7:32 Uhr. Dragomilow nickte befriedigt und sah den Strand entlang. Unter ihnen breitete sich die Reihe der Hütten aus. Einbäume waren nebeneinander auf den Sand gezogen. Die Flut stieg und brandete gegen die Kanus. Während sie noch hinsahen, trat ein Einheimischer aus einer der Hütten, zog die dem Meer nächsten Kanus höher auf den Sand und verschwand dann wieder im dunklen Eingang. Der von ihren Verfolgern benutzte Wagen stand vor der größten Hütte, seine Räder halb in den Sand gewühlt. Niemand war zu sehen. Dragomilow kniff die Augen zusammen und beobachtete den Strand, während sein Gesicht einen nachdenklichen Ausdruck annahm. »Wie spät?« 7:34 Uhr. Dragomilow nickte. »Wir müssen in genau 3 Minuten aufbrechen. Wenn ich über den Sand laufe, folgen Sie mir. Wir werden das kleine Kanu, das uns am nächsten liegt, ins Wasser lassen. Ich steige ein und Sie werden uns abstoßen. Dann paddeln wir zur Insel hinüber.« Er hielt inne und dachte nach. »Ich hatte es so geplant, dass Sie in Sicht sein würden. Aber es macht nichts. Wir werden ganz einfach einen Schrei ausstoßen.« »Einen Schrei?« Hall starrte seinen Gefährten an. »Wollen Sie sich denn erwischen lassen?« »Ich will nur, dass man uns folgt.« »Warten Sie. Jetzt ist alles gut.« Starkington war von Hannover und Lykoville gefolgt aus der großen Hütte getreten. Sie standen da, schoben die Füße im Sand hin und her und sprachen mit einem Einheimischen, der groß und majestätisch im offenen Eingang seiner Hütte lehnte. »Ausgezeichnet!« Dragomilows Augen blieben auf die 3 gerichtet. »Wie spät?« »Genau 7:37 Uhr. »Die richtige Zeit. Jetzt!« Er stürzte aus ihrem Versteck hervor und seine Füße berührten nur leicht den schimmernden Sand. Hall, der eilig hinter ihm herlief, wäre fast gestürzt, konnte sich aber noch rechtzeitig hochreißen. Dragomilow hatte das kleine Kanu bereits im Wasser und sprang, ohne zu zögern, hinein. Mit einem mächtigen Stoß trieb Hall es ins Meer hinaus und schwang sich mit triefenden Hosenbeinen hinein. Dragomilow hatte bereits ein Paddel ergriffen und sie schossen über das stille Wasser dahin. Hall nahm ein zweites Paddel vom Boden des Bootes und vereinte seine Kräfte mit denen des schmächtigeren Mannes, und ihr leichtes Fahrzeug glitt mühelos über das glatte Meer. Die drei am Ufer stießen einen Schrei aus und eilten an den Rand des Wassers. Einen Augenblick später waren sie in ein größeres Kanu gestiegen und stießen ihre Paddel ins Wasser. Der Einheimische lief ihnen nach, rief etwas mit lauter Stimme, fuchtelte heftig mit den Händen und deutete aufs Meer hinaus, aber sie beachteten ihn nicht. Dragomilow und Hall legten sich noch mehr ins Zeug und mit ihrem leichten Kanu vergrößerten sie schnell den Abstand. »Das ist doch Wahnsinn«, keuchte Hall, und der Schweiß floss ihm über das Gesicht. »Sie sind zu dritt. Sie werden uns lange, bevor wir die Insel erreicht haben, einholen. Und im Übrigen bietet dieser kahle Felsen auch kein Versteck.« Dragomilow antwortete ihm nicht darauf. Sein kräftiger Rücken beugte sich und richtete sich wieder auf, während er sein Paddel mit einer stetigen Bewegung hob und senkte. Hinter ihnen begann nun das größere Kanu aufzuholen. Der Abstand zwischen den beiden flachen Booten verringerte sich. Dann hörte Dragomilow plötzlich zu paddeln auf und lächelte verbissen. »Wie spät?«, fragte er ruhig. »Wie spät ist es?« Hall beachtete ihn nicht. Sein Paddel stieß unermüdlich in das glatte Meer. »Wie spät?«, wiederholte Dragomilow. Mit einem unterdrückten Fluch warf Hall sein Paddel hin. »Dann lassen Sie sich von Ihnen kriegen«, rief er verzweifelt und griff in seine Tasche. »Sie und Ihr Ewiges, wie spät ist es? Es ist jetzt 7:41 Uhr.« In diesem Augenblick durchlief ein leichtes Zittern ihr Kanu. Es war, als habe es die Hand eines Riesen sanft angestoßen. Hall blickte überrascht auf. Das Zittern wiederholte sich. Dragomilow beugte sich gespannt vor, die Hände untätig auf den Knien und starrte zum Festland hinüber. Hall drehte sich um und betrachtete voller Bestürzung das Schauspiel hinter sich. Das verfolgende Kanu machte keine Fahrt mehr. Trotz der kräftigen Paddelschläge blieb es an der gleichen Stelle, als sei es auf das Meer gemalt. Dann begann es in einem weiten Bogen abzutreiben und ließ dabei ein leichtes Kielwasser hinter sich. Die drei im Kanu stießen noch verzweifelter mit ihren Paddeln ins Wasser, aber es nützte nichts. Hall starrte zu ihnen hinüber. Dragomilow saß gelassen da und beobachtete mit ernstem Gesicht das, was sich abspielte. Auf allen Seiten dieser eng begrenzten Arena, in der sich dieses Schauspiel vollzog, blieb das Meer völlig ruhig. Aber in der Mitte, weniger als 400 Meter von der Stelle entfernt, an der sie lagen und vom Meer sanft gewiegt wurden, waren gewaltige Naturkräfte am Werk. Ganz allmählich steigerte das schimmernde Wasser seinen riesigen Sog und die gekräuselten Wellen an der Oberfläche wurden kreisförmig. Das große Kanu trieb gleichmäßig auf der Strömung dahin und war fest an den Rand dieses Kreises gepresst. Die Anstrengungen der Paddler waren gegenüber dieser mächtigen Kraftentfaltung vergeblich. Der Sog des Meeres nahm zu. Es begann mit immer größerer Geschwindigkeit zu kreisen. Vor Halls entsetzten Augen fing die glatte Oberfläche an, langsam zur Mitte hin einzusinken und einen flachen Trichter mit glatten, schimmernden Wänden zu bilden. Das Kanu trieb an diesen grünen Wänden entlang und legte sich stark zur Seite, wurde aber durch die gewaltigen Zentrifugalkräfte vor dem Kentern bewahrt. Die Gesichter der drei Männer waren deutlich zu erkennen. Sie verrieten keinerlei Furcht. Sie schrien auch nicht. Sie schienen dagegen in eine lebhafte Diskussion vertieft. Wahrscheinlich, dachte Hall bewundernd, sprachen sie vom Tod, dem sie nun bald begegnen würden, oder von der Vollkommenheit der Falle, in die sie sich hatten locken lassen. Der Wirbel vertiefte sich. Ein Laut schien aus der Tiefe des sich rasend drehenden Trichters aufzusteigen, eine Art Ächzen, das Brausen rauschenden Wassers. Das Kanu drehte sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Dann schien es plötzlich den glatten Hang tiefer hinabzugleiten, als suchte es aus eigenem Willen den Untergang in der Tiefe. Sein Bug berührte das Innerste des Wirbels. Mit einem Ächzen splitternden Holzes drehte es sich in der Luft und verschwand von dem ölig glänzenden Schlund eingesogen und von den gewaltigen Kräften, die es bedrängten, zermalmt. Die Männer saßen immer noch tapfer darin. Sie wurden in die Luft gewirbelt und vom gierigen Meer verschlungen. Das Grollen des brausenden Meeres begann nachzulassen, als sei es durch das Opfer der ihm überlassenen Körper besänftigt. Langsam flachte sich der riesige Trichter ab. Der Wirbel stieg gleichmäßig nach oben, während die Seiten in der Horizontalen verschwammen. Eine niedrige Welle rollte von den sich beruhigenden Wassern weg auf sie zu und schaukelte sanft ihr Kanu, als wollte sie sie an ihre glückliche Rettung erinnern. Hall erschauerte. Hinter sich vernahm er ein Geräusch. »Wir kehren jetzt am besten zurück.« Dragomilows Stimme war gleichmütig. Voller Abscheu sah Hall ihn an. »Sie haben sie umgebracht. Nicht anders, als hätten sie sie mit einem Messer oder einem Gewehr zur Strecke gebracht.« »Umgebracht? Allerdings. Sie haben doch ihren Tod gewollt. Oder etwa nicht? Wollten Sie nicht das Mordbüro ausgelöscht wissen? Seine Auflösung habe ich verlangt. Ich habe gefordert, dass diese Leute ihre Tätigkeit einstellten. Ideen lassen sich nicht einfach einstellen. Sie können Überzeugungen nicht einfach abdrehen.« Seine Stimme klang kühl. Mit den Augen suchte er das Meer ab. Die Stelle, an der das große Kanu hinabgesogen worden war. Nichts. Ein Anflug von Trauer klang in seiner Stimme mit. Sie waren meine Freunde. Hall seufzte auf und tauchte sein Paddel ins Meer. Das Kanu setzte sich träge in Bewegung, gewann dann aber an Geschwindigkeit. Sie glitten über die Stelle hin, wo Starkington und die anderen den Tod gefunden hatten. Dragomilow hielt einen Augenblick inne, wie zu einem Gruß an die untergegangenen Mitglieder des Mordbüros. »Wir werden Haas telegrafieren müssen«, sagte er nach einer Weile und gab sich dann wieder dem gleichmäßigen Rhythmus des Paddelns hin. In San Francisco wartete Haas ungeduldig auf Nachricht von den drei Männern, die zur Verfolgung des Ex-Chefs des Mordbüros abgereist waren. Die Tage verflogen rasch und jeder Tag brachte das Ende des Vertrages näher. Schließlich traf mit dem Postschiff ein Brief ein. »Lieber Haas, ich sehe Sie vor mir, wie Sie in Ihrem Zimmer ungeduldig auf und ab gehen, auf Griechisch und Hebräisch vor sich hinmurmelnd und sich fragen, ob wir dem einschläfernden Zauber dieser schönen Insel erlegen sind oder ob wir das Opfer von D geworden sind. Sie können sich beruhigen, weder das eine noch das andere ist geschehen. Aber die Aufgabe ist nicht leicht gewesen. D. hat eine sehr hübsche Spur nach Westen gelegt. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass er in Wirklichkeit nach Osten fliehen wird. D. hat sich auch auf seinen Reisen des Namens Konstantin bedient. Seine Tochter und Hall beobachten wir sehr genau. Sobald sie sich in dieser Richtung in Bewegung setzen, folgen wir ihrer Fährte. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Zeit drängt, aber sie brauchen nichts zu befürchten. Das Büro hat niemals versagt und wird es auch in diesem Fall nicht tun. Sie können jetzt jederzeit ein verschlüsseltes Telegramm erwarten. Starkington.« Haas legte den Brief mit einem Stirnrunzeln hin. Das Postschiff war vor 9 Tagen aus Honolulu ausgelaufen. Inzwischen hätte schon längst ein Telegramm von Starkington eingetroffen sein müssen. Die drei befanden sich nun schon seit fast einem Monat in Hawaii. Es blieben noch kaum 6 Wochen, um den Auftrag durchzuführen. Wieder griff er zum Brief und las ihn sorgfältig. Er saß in der Stille des Zimmers, den Brief noch immer in Händen, während er in Gedanken alle Möglichkeiten abwägte. Jäh entschlossen stand er auf. Sollte während der kommenden 2 Tage kein Telegramm eintreffen, würde er den nächsten Dampfer zu den Inseln nehmen. In der Zwischenzeit wollte er seine Vorbereitungen treffen, denn sobald er dort angekommen war, würde nur noch sehr wenig kostbare Zeit bleiben. Sein nächstes Ziel war die öffentliche Bibliothek. Eine dienstbeflissene Bibliothekarin besorgte ihm eine große Karte von Hawaii, die er auf einem Tisch ausbreitete. Er beugte sich darüber und suchte sich alle Einzelheiten sorgfältig einzuprägen. Er versuchte, sich an Dragomilows Stelle zu versetzen. Warum auf Oahu bleiben? Warum auf der Insel bleiben, wo man doch am ehesten entdeckt werden konnte? Es sei denn, dass eine Entdeckung beabsichtigt war. Er richtete sich auf. Seine Gedanken jagten einander. Warum aber sollte eine Entdeckung beabsichtigt sein? Nur als Falle. Seine Augen wandten sich wieder der Karte zu, die vor ihm lag. Aber aus ihr war nichts weiter zu ersehen. Er wusste zu wenig vom Gelände. Wieder lehnte er sich zurück und dachte angestrengt nach. Eine Falle, in der man drei Leute mit Sicherheit fing, war eine schwierige Sache. Ein Unglücksfall? Zu unsicher, denn einer konnte stets am Leben bleiben. Ein Hinterhalt? Bei drei so erfahrenen Leuten wie Starkington, Hanover und Lykoville fast unmöglich. Wenn er nun an Dragomilows Stelle sich diesem Problem gegenüber sähe, wie würde er es lösen? Nicht an Land. Dort gab es stets die Möglichkeit, in Deckung zu gehen, und man konnte sich niemals auf die dort herrschenden Bedingungen verlassen. Hätte er es nur mit einem Mann zu tun, dann wohl, aber niemals bei drei Männern. Wäre er Dragomilow, würde er sie in eine Falle auf See locken, wo Flucht unmöglich war und es keine Deckung gab. Wieder beugte er sich über die große Karte und sein Herz schlug nun schneller. Die Ostküste war buchtenreich, von kleinen Gehölzen bestanden und durch zerstreut liegende Inseln charakterisiert. Eine Insel? Möglich? Aber auch da bot sich wieder das Problem einer möglichen Deckung, obwohl ein Entkommen dort schwieriger sein würde. Nein. Das Meer musste es sein. Aber wie stellt man drei Männern auf offener See eine Falle? Drei Männern von außergewöhnlicher Intelligenz, von denen jeder im Morden wie auch in der Selbstverteidigung aufs Beste ausgebildet war. Er seufzte und faltete die Karte zusammen. Weitere Untersuchungen waren nötig. Er gab die Karte der Bibliothekarin zurück, dankte ihr und verließ das kühle Gebäude. Eine weitere Möglichkeit fiel ihm ein, und so begab er sich zum Gericht. Der Angestellte im Grundbuchamt nickte zuvorkommend. Ja, sagte er, wir haben Abschriften von Grundstückstransaktionen auf Hawaii, das heißt, wenn sie mehr als 6 Monate zurückliegen. So lange dauert es, bis sie hier registriert und eingeordnet werden. Er sah den mageren, energisch wirkenden Mann an, der vor ihm stand. Wie heißt der Käufer? Konstantin, erwiderte Haas. S. Konstantin und Co. Haas blickte durch das staubige Fenster, das auf die Bucht hinausging, und auf das unaufhörliche Hin und Her kleiner und großer Schiffe in der Ferne. Aber er sah nichts von alledem. In Gedanken sah er einen Strand und ein Boot. Nein, zwei Boote, die ein Stück vom Ufer entfernt auf dem Meer schaukelten. In dem einen Boot saß Dragomilow offenbar ganz ruhig, während sich im anderen Starkington, Hanover und Lykoville befanden. Sie blieben dort, seinem Bewusstsein eingeprägt, während er in diesem Bild nach irgendeinem Hinweis auf die Falle suchte, nach einer Andeutung, die ihm klar machte, warum Dragomilow sie dorthin gelockt hatte. Der Grundbuchbeamte kehrte zurück. Hier hätten wir es, Sir. S. Konstantin und Co. hat im Jahre 1906 ein Bürogebäude in der King Street erworben. Das sind 5 Jahre her. Hier sind alle Einzelheiten, falls Sie Einblick nehmen wollen. Haas schüttelte den Kopf. Nein, ich meine einen anderen Grundstückserwerb. Er muss erst in letzter Zeit erfolgt sein, und zwar an der Ostküste. Er zögerte. Und plötzlich lag alles klar vor ihm. Plötzlich war er seiner Sache sicher. Vom ersten Tag an hatte Dragomilow diesen Schlag geplant. Er richtete sich auf und sagte mit größter Bestimmtheit, »Das Grundstück wurde vor 10 oder 11 Monaten erworben.« Der Beamte verschwand wieder zwischen seinen Aktenschränken. Als er diesmal zurückkehrte, konnte Haas ein leichtes Lächeln des Triumphes nicht unterdrücken, denn wieder brachte er einen Aktendeckel mit. »Ich glaube, das ist es, was Sie suchen, Sir. Der Erwerb wurde jedoch nicht von der Firma getätigt, sondern erfolgte auf den Namen Sergius Konstantin und bezieht sich auf eine kleine Insel vor der Ostküste von Oahu.« Haas überflog rasch die Einzelheiten. Bei seinem hervorragenden Gedächtnis, das sich den Verlauf der Küstenlinie deutlich eingeprägt hatte, konnte er die kleine Insel sofort einordnen. Er dankte dem Beamten, entfernte sich schneller, als er gekommen war, und seine Gedanken überschlugen sich, während er die vielen Möglichkeiten durchspielte. Es konnte kein Zweifel darüber bestehen, dass es sich um eine Falle handelte, seit Monaten schon geplant. Und nun stand dieses Vorhaben kurz vor seiner Vollendung. Die Opfer waren nicht bekannt gewesen. Sie hatte das Schicksal bestimmt. Er musste sogleich ein Telegramm schicken. Starkington sollte auf jeden Fall gewarnt sein. Er betrat sein Hotel, entwarf bereits in Gedanken den Text des Telegramms. Er sah auch schon im Geist das Codeverzeichnis in seinem Koffer unter den Hemden verborgen liegen. Mit seinem Schlüssel wurde ihm ein kleiner Umschlag übergeben. Während er auf die Treppe zuging, riss er ihn auf und blieb dann jäh stehen. Die Nachricht war kurz und eindeutig. Haas, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Starkington, Hanover und Lycoville im Verlauf eines bedauerlichen Bootsunglücks den Tod gefunden haben. Dachte, dass Sie es gern wissen wollten. Hall. Einen Augenblick stand er wie erstarrt da. Seine Finger verkrampften sich um das Telegramm, während ihm allmählich das ganze Ausmaß der Katastrophe bewusst wurde. Zu spät. Keine Zeit mehr für Warnungen. Kaum noch Zeit für irgendetwas. Er musste das nächste Schiff nehmen. Das nächste Schiff, die Amberley, sollte gegen Abend auslaufen. Er musste sofort ins Büro der Reederei, um einen Platz zu buchen. Es lag nur ein paar Straßen entfernt. Er eilte zur Tür und auf die Straße hinaus. Er rempelte Leute an, als er sich durch das mittägliche Menschengewühl einen Weg bahnte. Armer Starkington. Ihn hat er immer besonders gemocht. Hanover, ein so freundlicher, ein so kluger Mann, den die Vorstellung von all dem Unrecht, das in dieser bösen Welt geschah, immer wieder so aufbrachte. Und Lycoville. Niemals würde er wieder an seinem Essen herummäkeln. Das Büro der Reederei lag auf der anderen Seite der Straße. Ohne auf den Verkehr zu achten, eilte er auf die Fahrbahn hinaus. Dabei hatte er den großen Brauereiwagen nicht bemerkt, der auf ihn zufuhr. Auf dem Bürgersteig schrie jemand auf. Ein Fluch des erschreckten Kutschers, der wie wahnsinnig, aber doch vergeblich an den Zügeln riss. Das Zweigespann der Grauschimmel vor dem plötzlichen Auftauchen der kleinen Gestalt scheuend und durch das jähe Reißen an der Trenze gereizt, stampfte aufgeregt vorwärts. Haas stürzte unter die Hufe. Als letztes verspürte er einen unerträglichen Schmerz und dachte verwundert, dass er nun doch so fern von dem palmengesäumten Strand und dem Ziel seiner Bemühungen sterben sollte. Sie einigten sich darauf, die letzten Tage dieses schicksalhaften Jahres auf der Insel zu verbringen. Dort lebten Dragomilow, Grunja und Hall ein einfaches Leben. Sie kochten selber, holten sich ihr Wasser aus der Quelle und fanden ihre Nahrung im Meer, so wie die Eingeborenen es vor ihnen schon seit Urzeiten getan hatten. Überraschenderweise gefiel es ihnen, denn es war eine Veränderung, eine angenehme Erholung von der Hetze ihres Lebens drüben in den Staaten. Doch wussten alle drei, dass die Zeit nur eine Flucht vor ihren Problemen darstellte und dass sie nicht lange dauern würde. Zu seiner Verwunderung musste Hall feststellen, dass seine Zuneigung zu Dragomilow trotz der furchtbaren Erinnerung an Starkingtons Tod mit jedem Tag wuchs. Die Erinnerung hingegen verblasste, bis er fast das Gefühl hatte, es handelte sich um eine Szene in einem Buch, das er vor langer Zeit einmal gelesen hatte. Dragomilow drückte sich niemals vor dem Teil der Arbeit, die auf ihn entfiel, noch versuchte er aufgrund seiner Stellung oder seines Alters die anderen anzuleiten oder ihnen etwas zu befehlen. Stets war er beim Fischen und beim Kochen zum Helfen bereit, und die Ausgeglichenheit seines Wesens trieb Hall zuweilen dazu, sich die Frage zu stellen, ob es das furchtbare Erlebnis mit dem Meereswirbel überhaupt jemals gegeben hatte. Und doch hielt sich Dragomilow, je mehr Zeit verstrich, immer länger von den anderen fern. Bei den Mahlzeiten saß er schweigend und in Gedanken versunken da, und die Arbeiten, die er übernahm, waren stets solche, die nur ein Einzelner durchführen konnte. Täglich hielt er sich länger am Strand auf und starrte über die weite, öde Fläche des Meeres, den Blick Amerika zugewandt, als ob er auf etwas wartete. Am Spätnachmittag des vorletzten Tages trat er auf Hall zu, der in der auslaufenden Brandung kauerte und im seichten Wasser nach den fleischigen Krabben suchte, die sich dort verbargen. Sein Gesicht wirkte gespannt, obwohl seine Stimme gleichmütig klang. »Sind Sie auch sicher, Hall, dass Sie Haas telegrafiert haben?« Hall blickte überrascht auf. »Natürlich. Warum fragen Sie?« »Ich kann mir nicht vorstellen, warum er nicht gekommen ist.« »Vielleicht eine Schwierigkeit, der er nicht gewachsen war?« Hall sah seinen Freund an. »Vergessen Sie nicht, er ist das letzte Mitglied des Bordbüros.« Dragomilow verriet nichts von seinen Empfindungen, als er das braune Gesicht des im Wasser kauenden Mannes betrachtete. »Mit Ausnahme von mir«, stellte er ruhig fest und ging auf die Hütte zu. Hall folgte mit den Blicken Dragomilows Gestalt und wandte sich dann mit einem Achselzucken wieder seinem Krabbenfang zu. Als der kleine geflochtene Korb so voll war, dass es für ein reichliches Abendessen langte, richtete er sich auf und rieb sich die verkrampften Rückenmuskeln. Die Sonne sank auf die grünen Berge des Festlands herab, als er zur Hütte zurückkehrte. Er stellte den Korb mit den durcheinanderkriechenden Krabben in die kleine Küche und ging auf bloßen Füßen in den Wohnraum. Grunja war in ein Gespräch mit ihrem Vater vertieft und beide brachen es bei seinem Eintreten jäh ab. Offensichtlich wollten sie nicht gestört werden. Ein wenig verletzt machte Hall kehrt und wanderte den Strand entlang. Geheimnisse, dachte er ein wenig verbittert, als er über den feuchten Sand stampfte. Geheimnisse? In einem so späten Stadium ihres Unternehmens? Als er zurückkam, war es schon dunkel. Dragomilow befand sich in seinem Zimmer, über seinen Schreibtisch gebeugt. Und der Schein seiner Lampe warf den Schatten seines Profils scharf gegen die strohgeflochtene Wand. Grunja saß im Wohnzimmer an einer anderen kleinen Lampe und webte eine schmale Matte aus Palmwedeln. Hall ließ sich auf einen Stuhl ihr gegenüber sinken und betrachtete eine Zeit lang schweigend ihre gewandten, kräftigen Hände. Das Lächeln, das sonst bei seinem Anblick über ihr Gesicht hinspielte, fehlte. »Grunja?« Fragend blickte sie mit verschlossenem Gesicht zu ihm auf. »Ja, Winter.« »Grunja,« seine Stimme bebte leise, »wir sind am Ende unseres Aufenthalts auf dieser Insel angelangt. Bald kehren wir in die Zivilisation zurück.« Er zögerte, von dem Ernst ihres Gesichts ein wenig beunruhigt. »Bist du noch immer bereit, mich zu heiraten?« »Natürlich.« Ihre Augen wandten sich erneut der Arbeit auf ihren Knien zu und ihre Finger bewegten sich schnell. »Ich wünsche mir nichts mehr, als dich zu heiraten.« »Und dein Vater?« Sie sah ihn an und kein Muskel regte sich in ihrem Gesicht. Es war nicht das erste Mal, dass Hall die große Ähnlichkeit der klaren, feinen Züge ihres Gesichts mit denen des blonden Mannes bemerkte. »Was ist mit meinem Vater?« »Was wird er jetzt tun?« »Das Mordbüro hat aufgehört zu existieren. Es hat einen großen Teil seines Lebens in Anspruch genommen.« »Nein, es war sogar sein ganzes Leben.« Dann sahen ihre Augen ihn unergründlich an. Sie schweiften über Halls Schulter hinweg und richteten sich auf etwas hinter ihm. Hall drehte sich um. Dragomilow hatte das Zimmer betreten und war stehen geblieben. Grunjas Augen wandten sich wieder Hall zu und sie versuchte zu lächeln. »Winter, wir brauchen Wasser. Würdest du so nett sein?« Er stand auf, nahm den Eimer und ging in Richtung der kleinen Quelle am Nordende der Insel. Das Herz war ihm schwer, denn Grunjas seltsam abweisendes Verhalten, fast konnte man es Kälte nennen, bedrückte ihn. Aber dann tauchte ein befreiender Gedanke in ihm auf. Wir alle, dachte er, waren in diesen letzten Tagen besonderen Belastungen ausgesetzt. Wer weiß, wie ich manchmal auf sie gewirkt habe. Er füllte den Eimer und trat leise pfeifend den Rückweg an. Das Wasserfass stand in der Küche. Er hob den Eimer an und leerte ihn aus. Das Wasser schwappte über und floss über seine nackten Füße. Das Fass war voll gewesen. Von einer jähen Furcht ergriffen, ließ er den Eimer fallen und stürzte ins Wohnzimmer. Grunja arbeitete noch immer schweigend, aber ihre Wangen waren nass von Tränen. Ein paar Bogen Papier lagen zusammengerollt vor ihr im Schein der Lampe auf dem Tisch. »Grunja, meine Liebe...« Sie versuchte, ihre Arbeit fortzusetzen, aber die Tränen flossen immer stärker, bis sie schließlich die Matte wegwarf. Plötzlich stieg ein Verdacht in ihm auf und er wandte sich zu Dragomilows Zimmer um. Das Zimmer war dunkel. Und der Mondschein, der zum offenen Fenster hereinströmte, fiel auf das leere Bett. Er wollte zur Tür eilen, aber Grunja packte seinen Arm. »Nein, das darfst du nicht. Lies das.« Zögernd blieb er stehen, aber der Druck ihrer Hand auf seinem Arm ließ keinen Widerstand zu. »Liebe Kinder, ich kann nicht länger warten. Haas ist nicht gekommen und meine Zeit verrinnt. Ihr müsst versuchen, mich und, wie Hall es nennen würde, meinen Wahnsinn zu verstehen. Ich spreche jetzt von dem, was ich zu tun habe. Als Chef des Mordbüros habe ich einen Auftrag übernommen. Und dieser Auftrag soll ausgeführt werden. Das Büro hat niemals versagt und wird auch jetzt nicht versagen. Sollte es geschehen, so wurde dadurch alles verleugnet, wofür es stets eingetreten ist. Ich bin überzeugt, dass nur der Tod Haas hat davon abhalten können, seinen Auftrag durchzuführen. Aber in unserer Organisation geht die Verpflichtung stets von dem einen auf den anderen über. Als ihr letztes Mitglied muss ich sie also übernehmen. Ich erfülle diese Pflicht nicht etwa voller Trauer. Das Büro war mein Leben. Und wenn es verschwindet, muss auch Ivan Dragomilow abtreten. Ich übernehme meine Aufgabe auch nicht voller Scham. Wenn ich heute Nacht diesen Schritt tue, so voller Stolz. Möglicherweise haben wir falsch gehandelt. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, Hall, an dem Sie mich davon überzeugt hatten. Aber wir haben nie aus falschen Gründen falsch gehandelt. Selbst in unseren Irrtümern hat eine Rechtfertigung gelegen. Dass wir gemordet haben, sogar viele Male, leugnen wir nicht. Aber das Furchtbare am Töten ist nicht die Zahl der Opfer, sondern ihre Qualität. Der Mord an einem Sokrates ist ein sehr viel größeres Verbrechen an der Menschheit als etwa das Hinschlachten der zahllosen Horden von Barbaren, mit denen Chinggis Khan Asien brutal unterwarf. Aber wer ist tatsächlich bereit, das zu glauben? Die Öffentlichkeit, erführe sie es, würde das Büro in Grund und Boden verdammen, während sie im gleichen Atemzug alle Arten gedankenlosen, unnötigen Mordens verherrlicht. Dennoch habe ich mich davon überzeugen lassen, dass wir Unrecht hatten. Warum? Weil wir uns tatsächlich im Wesentlichen geirrt haben. Die Welt muss dazu kommen, ihre gemeinsame Verantwortung für die Gerechtigkeit anzuerkennen. Gerechtigkeit kann nicht länger das Ziel einer Gruppe weniger Auserwählter bleiben, die sich noch dazu selber erwählt haben. Und doch bleibt ein Zweifel, bleibt noch eine Frage. Wenn sich nun dieses Moralbewusstsein nicht entwickeln sollte, dann wird in einer fernen Zeit das Mordbüro erneut geboren. Denn für die Morde, die man uns zur Last legen kann, lässt sich Folgendes sagen: Es hat keiner den Tod gefunden, der ihn nicht verdient hätte. Es ist keiner getötet worden, dessen Tod nicht zum Wohle der Menschheit gewesen wäre. Es ist zweifelhaft, ob sich dasselbe von jenen sagen lässt, deren Denkmäler sich nach dem nächsten, letzten Krieg auf den Plätzen unserer Städte erheben werden. Aber die Zeit verrinnt. Ich bitte Sie, Hall, für Grunja zu sorgen. Sie ist das Leben, das ich dieser Erde vererbe. Der Beweis dafür, dass kein Mensch, ob er nun Recht oder Unrecht handelt, seines Weges ziehen kann, ohne nicht eine Spur hinterlassen zu haben. Einen letzten Kuss meiner Grunja. Einen letzten Händedruck für Sie, mein Freund. D. Hall hob seine Augen von den Seiten in seinen Händen. »Du hast nicht versucht, ihn zurückzuhalten?« fragte er. »Nein.« Ihr Blick war fest und tapfer. »Mein ganzes Leben lang hat er alles für mich getan. Mein kleinster Wunsch wurde mir erfüllt. Ich hatte keine andere Möglichkeit, mich ihm gegenüber dankbar zu erweisen.« Hall nahm sie in seine Arme. Durch den offenen Eingang suchten seine Augen das stille Meer ab, das im hellen Mondlicht schimmerte. Ein Schatten trat in sein Gesichtsfeld. Eine schmächtige Gestalt in der Ferne, die sich leicht über ein Paddel beugte und auf die Mitte des Meeresarmes zusteuerte, um dort den Huhukai abzuwarten. Er wusste nicht, ob er es tatsächlich sah oder ob er es sich nur einbildete, aber plötzlich schien sich ein Arm zu einem fröhlichen Gruß aus dem immer kleiner sich abzeichnenden Kanu zu erheben.